Wankelmut ist mir zu Ohren kommen. Jungfrau, euer Wankelmut ist mir zu Ohren kommen. Das wird euch tun kein Gut und bringen schlechten Frommen. Das wird euch tun kein Gut und bringen schlechten Frommen. Ist wahr und nicht erlogen, hab's aus kein Finger gezogen. Ist wahr und nicht erlogen, hab's aus kein Finger gezogen. Nun seht wohl für euch, es möcht euch noch gereuen. Nun seht wohl für euch, es möcht euch noch gereuen. Ein anderer darf zugleich vergessen, auch der Treuen. Ein anderer darf zugleich vergessen, auch der Treuen. Und ihr gesetzet wird inzwischen viel Stühl auf Erden. Und ihr gesetzet wird inzwischen viel Stühl auf Erden.